Ich lese uns aus dem 8. Kapitel der Apostelgeschichte die ersten 4 Verse, aber ich nehme den Anschluss vom letzten Vers des 7. Kapitels mit. Stephanus kniete nieder und schrie laut: Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Und als er das gesagt, entschlief er. Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber zu der Zeit eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem, und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber verstörte die Gemeinde, ging hin und her in die Häuser und zog hervor Männer und Frauen und überantwortete sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut waren, gingen um und predigten das Wort. Es war ein ganz neuer Missionsaufbruch hier zu erleben. Und manchmal, wir kennen das aus dem persönlichen Leben, braucht es dazu einen Anstoß. Die meisten Anstöße sind mit Trübsal verbunden. Dann, wenn uns die äußeren Möglichkeiten des natürlichen Lebens genommen werden, merken wir, was das Eigentliche bei uns ist. Nämlich, dass wir Leben aus Christus haben. Und dieses Eigentliche wollen wir dann weitergeben. Wir haben dann kaum Kraft und Zeit, den natürlichen Dingen, denen wir sonst leben, uns auszuliefern. Und darum hilft Gott immer wieder, auf unterschiedliche Weise den missionarischen Auftrag in Gang zu bringen. Auch hier in der Apostelgeschichte brauchte die Urgemeinde einen ganz neuen Anstoß. Erst durch die Tötung des Stephanus gab es einen weiteren Anstoß zur missionarischen Handlung in der Umgebung. Vorher saß man in Jerusalem fest, das war auch gut so, man stärkte sich untereinander im Glauben, man wurde sich gewiss, dass Jesus wirklich der Messias ist, aber es sollte weitergehen. Es sollte nicht nur bei denen, die es gerade erkannt haben, im Glauben bleiben. Es sollte auch nicht nur zu Jerusalem bleiben, sondern es sollte darüber hinausgehen bis ans Ende der Welt. Diese Verfolgung oder Verfolgung und schlussendlich Steinigung des Stephanus, er war der erste Blutzeuge, der erste Märtyrer, sollte ja eine Ermutigung hervorbringen, jetzt erst recht den Namen Jesus zu bezeugen. So paradox wie das klingt, eigentlich könnte das eine Entmutigung hervorgerufen haben. Da werden einige getötet und jetzt ziehen wir uns zurück. Aber gerade hier in diesem Falle wurden sie dazu getrieben, das Evangelium erst recht weiter zu sagen. Das war die 4. Verfolgung, die dort eingesetzt hatte oder einsetzt, die 4. Verfolgung, die dazu diente, dass auch andere hören konnten, dass es keinen anderen Namen des Heils gibt unter dem Himmel, außer in Jesus Christus. Aber die Steinigung des Stephanus war zugleich auch eine Ermutigung für die Feinde des Evangeliums. Ganz vorne ran der Saulus, der ja doch ein gottesfürchtiger Mann war. Es war ja kein Heide, sondern er wollte Gott dienen mit all seiner Kraft nach dem Gesetz. Und er war ja ein Vorbild für die Leute im Dienen vor Gott, hatte aber nicht erkennen können, dass es sich hier um den Erlöser in Jesus handelt, der verheißen war in der Heiligen Schrift. Und er vermutete, so wie andere auch, dass diese Christen Heiden geworden sind, indem sie sich einen Götzen gemacht haben und einen Götzen verehren, der Jesus heißt. Sie folgen einem Menschen nach und nicht mehr Gott. Und so setzte also eine große Verfolgungswelle, nämlich die 4. Verfolgung, ein unter der Führung des Saulus. Er erhob sich, nahm etliche mit in sein Gefolge, ließ sich sogar Vollmachten von dem obersten Rat ausschreiben, dass er auch an anderen Orten in der Region und in der Umgebung und übers Land hinaus die Gotteslästerer gefangen nehmen könne, sie ins Gefängnis überantworten dürfe und wenn es sein muss, sogar töten lassen dürfe. Denn es waren in den Augen, so wie heute auch noch in den Augen vieler ultraorthodoxen Juden, die Christen Gotteslästerer, weil sie behaupten, Jesus sei Gott. Also, sie haben das erste Gebot bereits übertreten, diese Leute, denn es heißt im ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wenn da jemand sagt, Jesus ist Gott, dann habt ihr also noch einen Gott und das ist Götzendienst. Und wir wissen, dass sogar bis zum heutigen Tag ultraorthodoxen Juden, wenn einer aus der Familie Jesus nachfolgt, ihn für tot erklären lassen und eine symbolische Beerdigung durchführen, weil Götzendiener nicht gestattet werden im Volke Israel. Denn es heißt auch in der Schrift, wenn jemand Götzendienst, der soll ausgerottet werden aus dem Volk. Hier müssen wir einfach dieses Verständnis erkennen oder das Unverständnis unter denen, die zwar Gott dienen wollten, aber doch nicht erleuchtet waren über den wahren Dienst. Über die Gemeinde zu Jerusalem und über alle, die zerstreut waren in den Ländern Judäa und Samaria, machte sich also Saulus auf, um Ordnung zu schaffen. Es war eine Ermutigung, wir konnten jetzt den Stephanus, und zwar warum war es eine Ermutigung, den Stephanus töten, der eine große Ausstrahlungskraft hatte. Sie sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht, sie sahen die Zeichen und Wunder, die dort geschehen sind, und er war ein geistlicher Magnet. Viele schauten auf ihn, viele freuten sich über ihn und andere kamen herzu und sagten, wenn das Gottes Kraft ist, wollen wir auch dazu gehören. Deswegen haben sie den Kopf, so einer der Köpfe der Gemeinde, töten können oder getötet und das ermutigte sie, weiter so handeln zu sollen. Bei allen Verfolgungen der Gläubigen, auch in unseren Tagen, lässt Gott immer nur ein bestimmtes Maß zu. Das soll auch deutlich werden, auch hier bei diesem Prozess in der Apostelgeschichte, dass nicht Gott zuließ, dass alle Christen getötet worden sind, sondern einer wurde jetzt getötet, damit, und da werden wir gleich noch zukommen, das Werk, das Gott tun wollte, getan werden konnte, nämlich die Mission ausgebreitet wird. Wir dürfen für uns und auch für die Gläubigen in unserer Welt, in der gegenwärtigen Welt, wissen, dass all das, was ihnen geschieht, ob sie nun geköpft werden, ob sie nun im Gefängnis landen oder ob sie im Untergrund leben müssen, all das an Gott vorbei gehen durfte. Aber nur bis zu einem bestimmten Maß Gott es zulässt. Gott hat es zugelassen, dass Stephanus gesteinigt wurde. Er hätte das verhindern können, gar keine Frage. Aber es musste mit der Steinigung etwas zusammenhängen, was passieren, was zum Guten wird. Nämlich, dass die Christen auseinandergebracht werden von Jerusalem und an andere Orte kommen, wo das Evangelium gesagt werden sollte. Ja? Denn auch zu Hiob sprach der Herr, nachdem ja Hiob so manche Fragen hatte und vielleicht auch so innere Anklagen und warum bin ich überhaupt geboren und so weiter, warum macht Gott das so und so, in Kapitel 38 sagt er dann zu, oder fragt Hiob, sag mal, warst du dabei, als ich das so alles gemacht habe? Und sagt Folgendes hier in Vers 8, wer hat das Meer mit Türen verschlossen, da es herausbrach wie aus Mutterleib, da ich's mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, da ich ihm den Lauf brach mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Türen und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Wer hat das gesagt? So sagt Gott, wer kann das machen? Bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Mit anderen Worten, Gott hat bestimmt, wo das Meer zu enden hat. Und da darf es auch nicht drüber hinaus, wenn er nicht das zulässt. Wenn er keinen Tsunami zulässt, dann kommt er auch nicht. Wenn er ihn zulässt, dann hat das auch einen Sinn. Alle Trübsalen in dieser Welt, wir verherrlichen sie nicht und sagen wunderbar die Trübsale, aber wir müssen dahinter die führende Hand des lebendigen Gottes erkennen, dass wir nicht dem Widersacher anheimfallen und ihm zu viel Ehre geben, dass er alles in Szene setzen darf. An Gott muss es vorbeigehen. Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, nicht weiter. Also das mit Stephanus ließ der Herr aus ganz bestimmten Gründen zu. Und wir kennen ja auch das Wort, was später der Saulus, der zum Paulus wurde, an die Gemeinde schrieb. In Römer 8, Vers 28, in Erinnerung, alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Alle. Da sind die Trübsale mit eingeschlossen. Die müssen zum Besten dienen. Da muss was Gutes für die Gemeinde herauskommen zur Ehre des lebendigen Gottes. Also auch die persönlichen Trübsale, die wir erleben als Kinder Gottes, müssen schlussendlich etwas Gutes für uns und für den Nächsten hervorbringen. Wir müssen nur geduldig sein darin und abwarten, was der Herr tut. Die Märtyrer, die zum Beispiel dort in der Offenbarung beschrieben werden, nachdem das fünfte Siegel aufgebrochen worden ist und die unter dem Altar hervorkamen und sagten, wann willst du, Herr, nicht richten und rächen das, was an uns getan wird? Da kommt eine Stimme zu ihnen, die uns vielleicht verwundern kann. Da heißt es, seid ruhig und wartet, bis die anderen herzukommen, die noch getötet werden sollen. Mit anderen Worten, es ist schon bekannt, dass die getötet werden. Wenn Gott das aber schon kannte, hätte er auch sagen können, ich werde verhindern, dass in Zukunft keine mehr getötet werden. Aber das hat er nicht gesagt, sondern die noch getötet werden sollen, gleich wie ihr. Gleich wie ihr. Mit anderen Worten, ich habe damit einen Plan und das sind meine Auserwählten, die diesen Dienst tun dürfen. So wie es Jesus einst zu Petrus nach seiner Auferstehung sagte, dass er gebunden wird und dahin geht, wo es ihm nicht gefällt, hingezogen wird. Und er deutete damit an, welche Todesart oder mit welchem Tode Petrus Gott preisen würde. Ja, das heißt, Petrus war ausgesondert, um diese Ehrung Gottes vornehmen zu dürfen. Und wir lesen ja auch in der Kirchengeschichte, kann man ja dies nachlesen, dass Petrus gekreuzigt wurde, wie der Herr, bloß mit dem Kopf nach unten. Er wollte also nicht die Ehrung so haben, dass er genauso wie Jesus gekreuzigt wurde und hat 3 Tage vom Kreuz runter gepredigt. Er hat den seinen Herrn geehrt. Ja, und so ist es, das hängt mit dem Guten zusammen. Und viele, die ihn dort haben, hängen, sehen und predigen, hören, haben sich bekehrt. Deswegen könnten wir nicht sagen, oh, das Herr, das hättest du doch verhindern sollen, dass der Petrus da gekreuzigt wurde. Nein, damit hing ein Segen zusammen. Du hättest doch verhindern können, dass der Stephanus gesteinigt wurde. Nein, es hing ein Segen damit zusammen. Wir brauchen manchmal diese Trübsalsgeschehnisse, damit auch wir bewegt werden zu dem, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern und seiner Gemeinde, was getan werden soll. Nämlich, dass das Evangelium nicht bei mir allein bleibt, bei uns bleibt, sondern auch andere mitkriegen. Da müssen wir manchmal geschubst werden. Wir tun uns da so schwer. Und je besser es materiell uns äußerlich geht, desto schwerer tun wir uns. Denn wir müssen ja mit den materiellen Dingen leben, sie auskosten, sie nutzen, uns da drin wohlfühlen und so weiter. Das braucht ja alles Zeit und Kraft. Und das wird uns manchmal weggenommen, damit wir uns auf das Eigentliche besinnen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist die Hauptsache. So, sie wurden also zerstreut, die Gemeinde Jesu aus Jerusalem in alle Länder. Durch diesen Akt der Steinigung des Stephanus. Das war das auslösende Moment, warum sie jetzt in andere Länder gingen. Paulus, also Saulus, noch zu der Zeit Saulus, er war ja, und das konnte er sagen, nach dem Gesetz, das Gott durch Mose dem Volk gegeben hat, war er unsträflich. So sagt er in Philipper 3, Vers 6. Er war also ein Vorbild auch für andere, die das Gesetz halten wollten. Und er nahm sie in seine Schule und viele pflichteten ihm bei. Die Gemeinde sollte also nicht sich in Jerusalem weiter konzentrieren, sondern jetzt das Erfahrene von Pfingsten ausbreiten. Sie kam in die Umgegend von Judäa und Samarien und fanden sich plötzlich am anderen Ort wieder. Denn es hatte bereits Jesus Christus ja schon zu seinen Jüngern gesagt, dass es nicht nur angenehme Tage geben wird in seiner Nachfolge, sondern haben sie mich verfolgt, verfolgen sie euch auch. Die Verfolgung ist mit vorprogrammiert. Sie gehört einfach zum Leben eines Christen dazu. Die Ablehnung von der Welt gehört einfach dazu. Wir wundern uns nicht darüber. Das ist ganz normal. Wir fragen uns nur, Herr, wie dürfen wir uns persönlich darin bewegen, dass wir weiter dir die Ehre geben. Denn das Blut des Lammes, Jesus Christus, ist ja nicht nur für eine kleine Schar in Jerusalem geflossen, sondern für die Menschen der ganzen Welt. Und so soll das Evangelium unter alle Nationen gebracht werden. Heute können wir sagen, und das haben wir uns ja manchmal in den Nachrichten auch so mitgeteilt, dass die Unglücke in dieser Welt dazu führten, dass vor Ort Erweckungen ausbrachen, dass Menschen plötzlich zum Glauben fanden. Wir haben ja gerade einen Hinweis bekommen, dass die Missionarin Gertrud Wehl heimgegangen ist mit 95 Jahren. Sie betreute eine Gemeinde oder verschiedene Gemeinden von Sinti und Roma. Wie sind diese Gemeinden entstanden? Durch Not, durch Unglück, durch die Flutkatastrophe in Hamburg damals. Da sind plötzlich diese Gemeinden entstanden, die vorher nicht wollten, aber jetzt den Ruf plötzlich verspürten, ja, wir haben ja nur ein Leben, wir müssen davon, und wo werden wir unsere Zukunft zubringen? Bei Jesus Christus. Und diese Gemeinden wurden dann eben von Glaubensgeschwistern weiter betreut. Also auch in unserer Zeit sind es die Unglücke, die Krankheitsnöte, Schwierigkeiten sozialer Art und was es sonst alles so geben kann an Naturkatastrophen, die dazu dienen sollen, dass der Mensch erkennt, dass er sterben muss und dass er klug wird und sich bekehrt. Und die Christen, die da drum herum leben, sollen die Situationen mitnutzen, um diese frohe Botschaft in der Katastrophe anzubieten. Aber wir persönlich haben auch manchmal Nöte, die in der Weise zu uns sprechen, dass wir uns des Auftrags wieder neu bewusst werden. Wozu leben wir eigentlich hier auf der Erde noch? Nur deswegen, um den Namen Jesu zu verkünden. Denn in Johannes 6, als Jesus mit den Gläubigen, die ja auch auf den Messias warteten, diskutierte, wies er ja darauf hin, dass er das wahre Brot des Lebens ist. Und er sagte dann in Johannes 6, Vers 57, so wie ich lebe um des Vaters Willen, der mich gesandt hat, wird derjenige, der mich isst als Brot des Lebens, mich aufnimmt, um meinetwillen leben. Er wird nur noch um meinetwillen leben. Und um meinetwillen, das bedeutete dann, in meinem Auftrag. In meinem Auftrag. Und das ist sehr wichtig, dass wir das auch für uns, aber auch für unsere Gesellschaft und für die Gemeinden in allen Nationen so erkennen. Darum schrieb später dieser Saulus, der zum Paulus wurde, an die Gemeinde zu Kolossee in Kapitel 3, Vers 17, alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut alles in dem Namen Jesu. Alles in dem Namen Jesu. Mit anderen Worten, anders gesagt, was ihr nicht tun könnt im Namen Jesu, das tut nicht, denn das gehört nicht zum Auftrag. Aber alles, was ihr tun könnt und dürft, das tut im Namen eures Meisters, der euch erlöst hat. Jesus sagte ja zu den Jüngern in Markus 16, nicht bleibt in Jerusalem. Das war am Anfang, vor Pfingsten. Bleibt in Jerusalem, wartet, bis die Erfüllung kommt des Wortes, dass der Heilige Geist auf euch und in euch herabgesendet wird. Aber er sagte danach, geht hin in alle Welt, Markus 16, in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Ja, oder dann nochmal in der Apostelgeschichte, wenn ihr den Geist bekommt, dann werdet ihr meine Zeugen sein zu Jerusalem, aber dann geht's weiter. Auch in Judäa, in Samarien, bis ans Ende der Erde. In Jerusalem waren ja sie bereits Zeugen, die Urgemeinde. Sie waren ja Zeugen, hatten ja auch schon drei Verfolgungswellen hinter sich und haben dort immer wieder gezeugt, dass Jesus der Messias ist. Aber nun sollte es weitergehen. Es sollte einfach weitergehen in die Welt hinaus. Das Evangelium sollte nicht nur wie in einer kleinen Familie bleiben, sondern es sollte alle Menschen erreichen. Allerdings die menschliche Komponente sucht immer das Gegenteil. Das lesen wir bereits schon im 1. Mose 9 nach der Sintflut. Was sagte Gott zu Noah? Füllet die Erde. Füllet die Erde. Ja, das hatten sie wohl gehört. Aber dann in Kapitel 11 haben die Menschen, als sie sich vermehrt haben, anderes gedacht. Sie haben gedacht, nein, wir wollen zusammenbleiben. Und wir wollen einen Turm bauen. Und zwar mit der Begründung, dass wir nicht zerstreut werden in alle Länder. Ja, zu Hause fühlt man sich am wohlsten. Da will man gar nicht weg. Ja, und wenn man doch mal einen weiten Weg hat und muss woanders hin, ist man vielleicht ein bisschen traurig, aber ich komme ja wieder in 14 Tagen und so. Zu Hause ist immer am schönsten und das ist die menschliche Natur. Das war bei der Urgemeinde so. Sie wollten am liebsten in Jerusalem bleiben. Da waren sie ja zu Hause und da ist das geistliche Zentrum gewesen, der Tempel. Ja, und da fühlt man sich einfach so wohl, dass man nicht weg möchte. Die Menschen nach der Sintflut, die wollten auch nicht irgendwo weit expandieren. Nein, nein, lasst uns mal ein Zentrum bauen, einen Turm, der bis an den Himmel reicht, damit wir zusammenbleiben. Wir haben dann immer ein Wahrzeichen, wo wir uns treffen können. So wie in Berlin, wenn man sich treffen will, an der Normaluhr. Ein Zentrum. Ja, wir wollen da nicht auseinandergehen. Ich will das nur mal so dagegen stellen, wie die menschliche Natur gegen den geistlichen Auftrag steht. Oder Abraham, der alles verlassen sollte, um auf dem Weg Gottes zu gehen. Er sollte sein Zuhause verlassen, um jetzt ein Botschafter zu sein von dem, was Gott tun wollte. Gott wollte nämlich ein Volk berufen, und ein Volk entstehen lassen, was in dem Land Kanaan in Israel zu Hause ist, wo Jerusalem die Hauptstadt ist. Um sich dort zu verherrlichen, dort auch sein Wort auszubreiten und die Verheißungen zu geben, dass der Erlöser für die ganze Menschheit kommt. Abraham musste dazu sein Haus verlassen. So lesen wir es ja auch in 1. Mose 12. Aber der Widersacher wollte natürlich durch seinen Neffen, den Lot, ihn an dem weiteren Weg hindern. Dieser Lot, er war ja nicht ganz zufrieden mit dem Weg, den Abraham, sein Onkel, gesandt wurde. Und dann gab es ja diesen Streit, nicht? In 1. Mose 13 können wir das ja auch dann lesen, den Streit zuvor, dass sie nicht beieinander sein konnten, hatten zu viele Tiere und die Hirten, die stritten auch ständig. Und dann sagte Abraham, ja, was wollen wir denn machen? Dann wähle du doch, wo du hingehen willst. Gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken, gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Und Lot wählte die linke Seite, so wie auch heute die Materialisten links wählen und ging nach Sodom und Gomorra, ja. Bruder Nötzold hatte ja mal ein Blatt rausgegeben, der Erste, der links wählte. Das war Lot, ja. Und das hat er dann hier in der CDU verteilt, ja. und hat gesagt, schaut mal, das waren die Linken schon damals, nicht? Ja. Weil Lot sagte, da in Sodom, da kann ich mehr Geld verdienen. Ja, da kann ich einfach mehr bessere Geschäfte machen. Die sind zwar alle ungläubig, aber die Materie, die ist doch so wunderbar. Kann ich viel Geld verdienen? Und dann passierte es ja, dass das ein Krieg dort ausbrach zwischen den Besatzerkönigen. Das waren 4 aus der Umgebung und den 5 Königen Sodom, Gomorra und drumherum, die nicht mehr abhängig sein wollten von Kedorlaomer. Und während dieses Streites der Heiden untereinander wurde natürlich auch der Lot und seine Familie weggeführt. Und Abraham machte sich auf und wurde gestärkt im Glauben und konnte tatsächlich Lot befreien und die anderen Leute und brachte sie zurück. Das Verwunderliche ist dabei, weil wir von diesem neuen Weg sprachen, den ja auch Lot mitbekam, den Abraham geführt worden ist, dass Lot wieder an dieselbe Stelle ging, wo er vorher war. Dass er wieder nach Sodom ging. Bis zu dem Tag, wo Sodom unterging, da musste man ihn direkt aus der Stadt rauszerren. Ja, rauszerren. Und das ist einfach ein Bild dafür, dass der äußere Mensch, der natürliche Mensch, keine Veränderung durch Gott wünscht, sondern einen Weg, wo er glaubt, dass er materiell gut versorgt ist, dass er seine Freuden hat, dass er sorglos leben kann und so weiter. Den Platz will ich nicht verlassen. Und so ging es auch der Urgemeinde. Sie hatten dort ihre Freundschaften in Jerusalem. Sie hatten ihre geistlichen Beziehungen zu den Gläubigen. Man hatte ja sogar vieles verkauft und so untereinander geteilt. Es ging doch alles gut. Man hat eine gewisse Oberhand gewonnen. Aber Gott sagt, nein, ich habe doch gesagt, ihr sollt das Evangelium allen verkünden. Also muss ich etwas unternehmen. Wieder eine Verfolgung, die euch dazu bringt, dem Auftrag nachzukommen. Und somit fand nach dieser Steinigung des Stephanus eine große Offensive der Verfolgung der Christen statt. Loslösung, können wir auch hier lernen, aus diesem Abschnitt, ist immer schmerzlich. Eine Loslösung von Menschen bis zum heutigen Tag. Man weiß, dass der Mensch stirbt. Er ist vielleicht schon lange krank und trotzdem ist man untröstlich manchmal, wenn er gestorben ist. Nur die Gläubigen, die Christen, die sollten ja die lebendige Hoffnung haben und sagen, deswegen sprechen wir nicht vom Verstorben, sondern vom Heimgang und sagen, der ist heimgegangen. Hier ruht nur die leibliche Hülle. Er ist heimgegangen und da ist eine gewisse Freude. Aber auch hier spielt das Menschliche leider manchmal noch so eine große Rolle, dass der Missionsauftrag darüber nicht wahrgenommen wird. Denn wir haben gelesen, sie bestatteten Stephanus und hielten eine große Klage über ihn. Eine große Klage. Eigentlich hätten sie ja sagen müssen, Herr, danke, dass du diesen Stephanus jetzt aufgenommen hast. Der hat ja den Himmel offen gesehen. Der hat dich gesehen. Der hat dich verkündigt und hat dann noch gesagt, behalte ihn die Sünde nicht. Also eigentlich sind wir froh, dass du den jetzt so aufgenommen hast. Aber sie haben eine große Klage noch draus gemacht. Ne? Da merken wir einfach den Widerspruch zwischen Fleisch und Geist. Der Geist sagt, wir wollen Jesus verkünden. Er ist der Erlöser vom Tod und von der Sünde. Er ist der, den alle brauchen. Und der Leib sagt, ach nee, wir wollten noch ein bisschen zusammen sein. Ja, das ist so. Eine große Klage. Es ist immer schmerzlich, aber dieser Schmerz soll nicht dominant sein. Darum trieb geradezu der Herr die Gläubigen aus Jerusalem heraus. Alle Feinde, die der Gemeinde schaden und sie zu Tode bringen wollten, fördern ja in Wahrheit, so wie auch hier, den Weg zur ewigen Herrlichkeit. Durch die Steinigung des Stephanus ist die Missionsaufgabe neu wahrgenommen worden und in Gang gekommen. Das wollten die Feinde natürlich nicht. Die wollten ja genau das Gegenteil, sie wollten es eindämmen, ausmerzen. Und jetzt halfen sie indirekt mit, dass das Evangelium in die Umgebung gebracht wurde und schlussendlich bis ans Ende der Welt. Jede Veränderung im Leben des Menschen, auch des Christenmenschen, bringt Schmerz und mancherlei Gedanken mit sich. Muss das jetzt sein? Ist das richtig? Will der Herr denn das wirklich? Und so hielten sie eine große Klage, hielten sich noch fest an diesem Geschehen. Sicher auch mit der Herzensfrage, Herr, hättest du das nicht verhindern können? Gerade Stephanus war doch ein führender Mann unter uns. Er, den du so ganz besonders gesegnet hast. Aber diese Verfolgung sollte dazu dienen, dass die Gemeinde in die Weite getrieben wird. Kinder Gottes sind immer, und das können wir auch für uns daraus lernen, immer zum Weitergehen berufen. Immer zum Weitergehen. Vielleicht mal einige Beispiele. Zum Beispiel in Matthäus 5, 23. Ja? Da gab es die Schwierigkeiten, da sagt Jesus, wenn du ein Opfer bringen willst, deine Gabe auf den Altar bringen willst und du wirst eingedenk, dass dein Bruder was gegen dich hat, ja, na dann verkriech dich mal an die Ecke und denk mal drüber nach, wie du ihm vielleicht etwas sagen kannst, was ihn kränkt, weil du ja denkst, der hat nicht recht. Dann steht hier, dann lass mal deine Gabe liegen, geh weiter. Geh weiter. Wenn du eingedenk wirst, dann geh hin, versöhne dich mit ihm und dann komm wieder. Bleib nicht an der Sache stehen, dass jemand was gegen dich hat, sondern such die Versöhnung. Das ist ein weitergehender Schritt. Dann kannst du wieder froh die Gabe Gottes auf den Altar legen, das, was du als Gaben bekommen hast. Oder denken wir an Matthäus 18. Matthäus 18. Da ist es auch, geht's auch so um das Weitergehen. Vers 15. Da heißt es ja, sündigt dein Bruder an dir, so gehe hin und strafe ihn zwischen dir und ihm allein. Das soll bedeuten, wenn jemand dir Übles tut, dann entferne dich nicht von ihm, dann bist du nämlich selber auch blockiert. Sondern gehe hin, geh weiter, bring das in Ordnung zwischen ihm und dir. Dann kannst du getrost auch im Glauben weiterleben. Oder in Lukas 10 noch eine Stelle, dem Nächsten zu helfen, in Lukas 10, Vers 37. Worum ging es da? Es ging ja um das Gleichnis von barmherzigen Samariter. Jesus sprach mit einem Pharisäer, mit einem Schriftgelehrten darüber, über die Frage, wer übt Barmherzigkeit. Wir kennen diese Begebenheit, dass dann ein Samariter kam und hat dem Überfallenen geholfen, aber ein Priester und Levit gingen vorbei. Und dann kam diese Frage, so, jetzt hast du das erkannt anhand des Beispiels. Du weißt ja jetzt, wer Barmherzigkeit geübt hat. Ja, das ist eine Erkenntnis. Und dann sagt aber der Herr Jesus, jetzt geh hin, geh weiter, mach dasselbe. Nicht nur, dass du das verstanden hast. Jetzt geh weiter. Vorher konntest du nicht weitergehen, weil du das nicht verstanden hast. Aber jetzt hast du es verstanden, geh also weiter. Also Kinder Gottes sind immer zum Weitergehen berufen. Oder noch eine Stelle, Matthäus 28, Matthäus 28, Vers 10. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern. Das war also nach der Auferstehung, wo die Frauen am Grabe waren, am Grabe Jesu, fanden das Grab leer, wunderten sich darüber, hörten die Engelbotschaft und trafen auf Jesus, den sie zuerst ja für den Gärtner hielten, und trafen auf ihn. So, jetzt habt ihr gesehen, dass ich auferstanden bin. Fürchtet euch nicht. Und jetzt kommt gleich der Auftrag. Jetzt geht hin. Es geht weiter. Es geht weiter. Bleibt jetzt nicht dabei stehen. Freut euch nicht nur ganz persönlich für euch, sondern geht weiter und sagt es meinen Brüdern. Ja? Also, das ist eine Bestätigung auch dafür, dass Kinder Gottes immer den Ruf haben, weiter zu gehen. Auch die Gemeinde zu Jerusalem sollte weitergehen. Sie sollte nicht sich nur der persönlichen Erlösung erfreuen. Und der dritte Punkt also, den wir jetzt noch kurz behandeln, ist, als sie dann kamen an andere Orte, dann passierte genau das, was passieren sollte, was dem Auftrag entsprach. Sie predigten das Wort. Da, wo sie überall waren, die zerstreut waren, gingen um und predigten das Wort. Das war der Sinn der Sache. All dessen, was zuvor geschehen war, das sollte dazu dienen, damit es dann zu diesem Predigen des Wortes an anderen Orten kommt. Sie predigten das Wort. Dass diese vierte Verfolgungswelle diente also zur Erfüllung oder zum Anstoß des Missionsauftrages, geht hin in alle Welt. Die Gläubigen gaben einfach an den Orten, wo sie waren, Zeugnis von dem, was sie persönlich erlebt haben, dass Jesus der Christus, der Messias ist, der Erlöser für alle Menschen. Hier können wir auch sagen, es steht ja auch in den Briefen des Neuen Testamentes so, dass selbst unsere Arbeitsstelle eine Verkündigungsstelle ist, ein Verkündigungsplatz ist. Warum arbeiten wir an diesem und jenem Ort? Deswegen, dass wir das Wort predigen, wie es uns gegeben ist, mit Worten, mit Taten, mit dem Wesen, aber dass wir dort das Zeugnis sind. Deswegen sind wir an verschiedenen Orten. Deswegen braucht es einige Leute bei Siemens, andere braucht es im Kaufland, ja, oder so weiter, dass sie einfach Zeugen Jesu sind. Sie sind nicht von ungefähr dort. Sie sind nicht in erster Linie dafür da, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Das hängt mit nebenbei dran. Das hängt dann mit nebenbei dran. Aber das Eigentliche ist, dass sie das Wort Gottes, die Verkündigung des Evangeliums, weiterreichen. Das Zeugnis von dem Heil in Christus, dem Sohn Gottes, begann also zu Jerusalem, setzte sich dann in Judäa und Samarien fort. Durch diese Verfolgungswelle und ging dann weiter nachher bis ans Ende der Welt. Ja, der Kämmerer aus dem Mohrenland, aus Äthiopien, war einer, der über die Grenze hinaus ging und bekehrt wurde durch den Philippus und brachte das Evangelium nach Äthiopien. Deswegen gab es da später dann auch in Äthiopien eine sehr lebendige, gibt es auch heute noch, christliche Gemeinde, ja. Viele Äthiopier sind gläubig. Diese ersten Missionare, das heißt diese Gemeinde, die zerstreut wurde in die Umgebung und gleicherweise Missionare waren, bestätigten also den Willen Gottes, dass allen Menschen das Evangelium zuteil werden soll. Nicht nur Israel sollte das Evangelium hören, sondern alle, alle. Und das können wir bereits schon daran erkennen, wer Jesus ans Kreuz gebracht hat. Wer Jesus ist, hatten wir dann auch schon gelesen in der Apostelgeschichte, dass Jesus, so wie es in Matthäus 20 auch sagte, den Heiden überantwortet worden ist. Also die Heiden mussten ja mitmachen, ja? Und da lesen wir in Apostelgeschichte 4, haben es gelesen, einmal dem Herodes wurde er in die Hand gegeben. Das war ja ein Idumäer. Es war kein Jude, kein Israelit. Er war ja aus dem Stamme von Esau, dem Herodes. Dann wurde es dem Pilatus, dem Römer, in die Hand gegeben. Und den Heiden, diese ganze Truppe, Soldatentruppe im Römischen Reich, bestand ja nicht nur aus Italienern, aus Römern, sondern aus Vertretern aller Länder, die zu dem Römischen Reich gehörten, die dann bei den Soldaten mitdienten. Ja, deswegen wird das hier aufgezählt. Dem Herodes, dem Pilatus, den Heiden und auch dem Volk Israel wurde er in die Hand gegeben, damit alle das Evangelium hören. Nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Und die Heiden sollen es hören, damit sie erkennen, sie haben auch gekreuzigt. Sie waren auch dabei. Was denn, wir haben den auch ja, und jetzt darfst du die Erlösung annehmen. Sonst könnten sie sagen, ja, den habt ja nur ihr gekreuzigt, so wie es lange Zeit die römisch-katholische Kirche gesagt hat. Ihr wart das. Nein, nein, ihr wart das auch. Und ihr seid genauso schuldig, und so steht es dann im Römerbrief, dass alle Welt schuldig ist vor Gott. Alle haben Christus gekreuzigt. Alle hatten ihn überantwortet zum Tode, weil die Sünde Jesus zum Tod überantwortet hat. Und in Römer 3 schrieb dann der spätere Saulus, der zum Paulus wurde, und setzte die Frage hinein, ist denn Gott allein der Judengott? Ist er nicht auch der Heidengott? Doch, denn alle haben ihn gekreuzigt, nicht nur die Juden, die Heiden, wir haben ihn gekreuzigt. Ja, diese damaligen Heiden sind Vertreter von uns. Wir haben Jesus mitgekreuzigt. Und dieses Evangelium, so sagte es bereits der Simeon, der über den Messias weissagte, über das Kind, sagte er, er wird ein Licht zu erleuchten der Heiden sein. Wird das schon gesagt? Ja, schon als Jesus zum Tempel gebracht worden ist. Oder nach der Auferstehung Jesu, Lukas 24, sagt er, das musste alles geschehen, damit Buße und Vergebung der Sünden unter den Nationen stattfindet. Deswegen musste das alles geschehen. Hier verstehen wir also diesen Aufbruch in Kapitel 8 von der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde nicht auf dem Fleck sitzen bleiben durfte. Weil das alles geschehen ist, was Jesus tat, damit es unter den Nationen ausgebreitet wird. Also müssen die Leute doch dahin. Und irgendwie müssen wir sie dahin bringen, denn es steht schon in Jesaja 49, Vers 6, über den Messias, dass der himmlische Vater sagt, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an der Weltende. Also Christen sind immer unterwegs. Christen werden immer bewegt vom Herrn an verschiedene Orte, um genau diesem Auftrag nachzukommen. Hier verstehen wir, warum der Herr nicht nur von Juden, sondern auch durch die Mithilfe der Heiden zu Tode gebracht wurde. Denn alle sind schuldig. Alle sollen ihre Schuld erkennen und zugleich aber auch die Gnade, die Gott dem Menschen zuteil werden lässt. Die Urgemeinde musste also zu dem weiteren Liebesdienst am Mitmenschen bewegt werden, damit die Menschen in der Umgebung nicht verloren gehen. Die Verfolgung machte sie alle zu Missionaren, wie auch in den heutigen Ländern. Da, wo Verfolgung ist, liebe Geschwister, da wächst die Gemeinde. Seltsam, ne? Jetzt könnten wir sagen, na, möge der Herr uns auch Verfolgung schenken, damit die Gemeinde wächst. Damit wir ablassen von den Dingen, die wir sonst so tun, die nicht zur Förderung des Evangeliums dienen und uns auf das Eigentliche besinnen. Wir gehen mit dem Auftrag, geht hin in alle Welt durch diese Zeit. Wir sollen Boten Jesu sein. Wir fragen uns, wie kann das vermehrt bei uns geschehen? Nicht nur der gute Anfang zu Jerusalem ist wichtig, sondern auch ein Fortgang der missionarischen Aufgabe bis zur Beendigung. Denn wir sehen, dass auch heute das Evangelium langsam wieder zurückkehrt zum Ursprungsort nach Jerusalem und dort auch wieder neue Gemeinden wachsen in Israel. Aber noch ist Gnadenzeit und noch sind wir berufen, auch hier in Berlin, in der Umgebung, sei es durch den Infotisch morgen, durch die Gideons, die Schülern das Neue Testament darreichen oder in einer persönlichen Begegnung immer wieder das Evangelium weitergeben sollen. Möge der Herr uns dazu segnen. Missionsaufbruch.